auf Leben und Tod, verheerende Kriege, Jahrtausende lang, glorreiche Siege oder Untergang, grausames Schicksal, doch sie waren da, Männer der Furcht im Aufwärts und dem Tode so nah. Es kreuzen sich wieder Klingen, ihr Blut zollt das Fundament. Wenn Schwerter Lieder singen, ein heiliger Ernst und ihr Sakrament. Für die, die dort liegen, mit den Gesichtern nach Osten begraben. In den Händen die Schwerter, die sie für jetzt alle Zeit bei sich tragen. Der Tod eine unangreifbare Burg aller Tapferen in Ewigkeit. Die letzte Freiheit des Kriegers, ein unbezwingbarer blabender Eid. Der manische Sparta. Germanische Sparta, die Seele, die göttliche Ordnung, Mission. Härte und Glaube, Befehle. Der Wille war ihre Vision. Herzen, die unerschütterlich schlagen, weil ihr Gewissen befahl, den Lorbeer des Sieges zu tragen. Schufen sie Staaten aus Eisen und Reiche aus Stahl. Begraben mit eisernen Waffen.